Live. Plan B mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Sammeln. Heißt An den falschen Orten. Es stammt von der Gruppe Locus in Love und befindet sich auf ihrem ganz neuen Album mit dem Titel Lemming. Vor etwa 7 oder 8 Jahren sah ich die Gruppe nach meiner Erinnerung zum ersten Mal. Auf einem kleinen Festival fiel sie mir gewissermaßen vor die Füße, stand da oben auf der Bühne. Ich wusste zunächst gar nicht, wer das war. Der Sänger machte eine Ansage in Deutsch, die Gruppe rumpelte sich charmant durch mal mehr, mal weniger folkartige Lieder. Womöglich befand sich sogar die Coverversion eines Velvet Underground-Liedes im Programm. Die Musiker warfen sich gelegentlich entspannte Blicke zu, blickten eine Weile zu Boden und dann sonst wohin. Nicht dieses ambitionierte Gehampel, das ich eigentlich auch nicht sonderlich leiden kann. Nach dem Konzert kaufte ich eine Schallplatte der Band im eher seltenen 10-Inch-Format mit einer hübschen, naiven Malerei auf dem Cover. Ein Hügel, ein Baum, ein Schaf. Keine Ahnung, wo ich das entsprechende Machwerk später hingestellt habe. Irgendwo wird es schon sein. Das alleine ist entscheidend. Und seit diesem Zeitpunkt, damals, sammle ich Platten von Locust in Love. So wie ich früher welche der Stone Temple Pilots gesammelt habe. Oder welche von Aerosmith, Roy Harper und bis heute Bob Dylan. Im Laufe der Jahre entsteht so eine Sammlung. Eine Ansammlung. Letztens folgte ich einer Einladung zu einer Gesprächsrunde. Thema des Gesprächs: Sammeln. Thank you. sammeln. Der Moderator der eben erwähnten Gesprächsrunde stellte mir einige Fragen, die ich so sachlich wie möglich zu beantworten versuchte. Übrigens auch so kurz wie möglich. Ich wollte erst gar nicht in den Verdacht geraten, ich sei irgend so ein komischer Typ, dessen Sammelei eine Leidenschaft sei, eine Obsession. Ich wollte als Plattensammler nicht in die Nähe eines obskuren Briefmarkensammlers womöglich gerückt werden, obwohl ich persönlich gegen Vertreter dieser Sammelgattung rein gar nichts habe. Früher freilich standen Briefmarkensammler immer ein wenig im Ruf, merkwürdige Typen zu sein, bei denen man besser nicht unter dem Bett nachschaut oder im Keller. Briefmarkensammler wurden immer misstrauisch beäugt. Von den meisten hieß es, sie würden den ganzen Tag lang über an nichts anderes denken als an die blaue Mauritius. Das unterschied sie von Plattensammlern, deren Exponate sich oft genug mit Begebenheiten aus dem wirklichen Leben verknüpfen ließen. Ich kannte zum Beispiel jemanden, der bei jeder Platte, die er aus dem Regal zog, ständig neue und andere Frauennamen erwähnte. Diese Platte hier, sagte er etwa, da war ich damals mit Marlies in Paris auf dem Flohmarkt. Und die hier, das muss gewesen sein, kurz nachdem ich mich von Anne getrennt hatte und dann Sonja kennenlernte. Ein wirklich blöder Typ. Übrigens auch der tatsächliche Grund dafür, dass ich die Gruppe Barclay James Harvest einfach nur schauderhaft fand. Dieser Typ nämlich besaß all ihre Platten. sammeln. Eine Gesprächsrunde. Einer der Beteiligten wurde vorgestellt als ein Mann, der im Museum arbeitet. Ob nun als Direktor, als Pförtner oder als Wächter, ehrlich, ich weiß es nicht mehr genau zu sagen. Entscheidend ist, was der Mann mir im Anschluss anvertraute. Im Grunde sagte er, sei er kein Bilder, sondern ein Plattensammler. Und habe, fügte er hinzu, mal 60 Miles Davis Platten an einem Tag gekauft. Sammeln 60 Miles Davis Platten an einem Tag. Aller Achtung staunte ich und erwähnte meinerseits nun eine Sammlung von 700 David Bowie Platten, die mir bekannt sei. Mein Gegenüber blickte mich ungläubig an und dies natürlich völlig zu Recht. Doch ich blieb standhaft. 700, sagte ich. Tatsächlich war mir diese Zahl genau so in Erinnerung geblieben. Ein Keyboarder nämlich hatte mich vor etlichen Jahren gebeten, einige Texte des Science-Fiction-Autors Wolfgang Holbein in einem Studio einzusprechen. Er selber, so seinen Plan, wollte die ganze Geschichte Der Hexer von Salem musikalisch gemeinsam mit dem Autor Wolfgang Holbein umsetzen. Ich war jung, brauchte das Geld und sagte zu. Und staunte dann in der Tat nicht schlecht, als ich im Haus des Keyboarders schließlich eine ganze Regalwand mit David Bowie-Platten betrachten konnte. Die meisten dieser Platten waren sogenannte Bootlegs, überwiegend Konzertmitschnitte. Hierfür, ließ ich mir erklären, gäbe es einen weltweit agierenden Markt, eine Szene. Beeindruckt verrichtete ich meinen Sprecherjob, fuhr nach Hause und begann umgehend meine eigenen David Bowie-Platten aus den Regalen zu ziehen. Es mögen am Ende 14, 15, 16, 18, 19 oder vielleicht auch 20 gewesen sein. 700 allerdings waren es ganz sicher nicht. All your time to worry. Sammeln. Der Sammler nimmt seine eigene Sammlung eher gelassen zur Kenntnis und ist regelrecht verblüfft, wenn gelegentlich Besucher staunend ausrufen, meine Güte, hast du viele Platten. Für ihn, den Sammler, ist die Sammlung keine Sammlung. Er muss sich ja auch nicht jeden Tag darum kümmern. Schallplatten zum Beispiel sind keine Blumen, die man ständig gießen müsste. Irgendwo in meiner Sammlung steht die Platte einer amerikanischen Band namens Area. Auf dem Album befindet sich ein Titel namens I'll Gather Flowers, den wir eben übrigens gerade gehört haben. Ich werde Blumen sammeln also. Eigenartigerweise ist das einer der wenigen mir auf Anhieb geläufigen Titel, die sich mit dem Thema des Sammelns zumindest ansatzweise befassen. Dabei gilt der Mensch an sich ja als Jäger und Sammler. Das Sammeln ist demnach eine der wohl ursprünglichsten menschlichen Tätigkeiten überhaupt, die inzwischen freilich womöglich ein wenig verkümmert ist. Ich kenne einige Leute, die sammeln Freunde, gut. Andere mussten im Laufe der Jahre mit ihrer Plattensammlung die angestammte Wohnung verlassen. Ihre Schallplatten fristen nun ein Dasein im Keller oder wahlweise auch auf dem Dachboden. Dahin müssen die Eigentümer sich verkriechen, wenn sie die genaue Zahl ihrer Depeche Mode-Alben überprüfen wollen. Den Raum in der Wohnung selber, so zumindest ist es mir schon öfters von manischen Sammlern berichtet worden, benötigt die Partnerin des zumeist männlichen Plattensammlers. Sie nämlich, so heißt es oft, sammelt Schuhe und auch die brauchen Platz. sammeln. Ich kenne eine Reihe von Frauen, die sammeln Blumen, Pilze, auch Schuhe und auch Schallplatten. Meine Mutter etwa sammelt Muscheln. Stundenlang geht sie am Strand spazieren, den Blick immer nach unten gesenkt. Bei einer Gelegenheit ist sie mal über einen Seehund gestolpert, der verendet im Sand lag. Das war ein ziemlicher Schreck für sie. Ob ich mein persönliches Sammelfieber wohl von ihr habe? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Wahrscheinlicher ist, dass der Lumpensammler mich infiziert hat. Als Kinder hörten wir ihn schon von Weitem am Schlag einer Glocke oder merkwürdigen Pfeifgeräuschen, mit denen er auf sein heranrumpelndes Fahrzeug aufmerksam machte. Wir liefen auf die Straße zu ihm hin, winkten ihm zu, liefen eine Weile neben seinem Fahrzeug her und staunten, was, wenn er hielt, die Leute ihm alles auf den Wagen warfen. Dann ratterte er wieder los und wir liefen erneut neben oder aber hinter ihm bis zum nächsten Halt. Der Kerl nahm wirklich alles, was man ihm zuwarf. Insofern glaube ich schon, dass er mich beeinflusst hat. Auch ich nahm alles, wenn nur klar war, dass es Musik war. Sogar eine Platte, deren Klänge für Übungen im Kraftstudio komponiert worden war, trug ich irgendwann mit nach Hause. Sie klang ungefähr so. Brilliant. Sammeln. Ich überlegte eigentlich nie, welches die beste, sondern eher welches die schlechteste aller meiner Platten war. Um dann der Frage nachzugehen, wann wohl in ferner Zeit diese schlechteste aller Platten in der öffentlichen Wahrnehmung eine Art Kultcharakter würde bekommen können. Sammeln. Von allen Musiksammlerinnen hat mich zuletzt eine Frau namens Anka besonders beeindruckt. Sie sammelt Popcorn. Um nicht missverstanden zu werden, Popcorn in diesem Zusammenhang ist ein Musikstil und hat mit dem berühmten Hit gleichen Namens rein gar nichts zu tun. Der Stil entwickelte sich offensichtlich Ende der 60er Jahre in Belgien. Discjockeys dort begannen damit, Soul-Singles verlangsamt zu spielen. Und da die entsprechenden Tanzflächen nicht leerer, sondern voller wurden, etablierte sich der Stil in Belgien und wird allem Anschein nach heute noch gepflegt. In Antwerpen etwa gibt es in der Straße De Kaiserlei 27 einen Laden, der auf genau diesen Namen hört, Popcorn. Sein musikalisches Programm Nomen est Omen. Ich muss gestehen, diese Musik war mir gänzlich unbekannt, bis eben diese besagte Frau, übrigens auch in der Fanszene des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zu Hause, mir die Augen öffnete und einige Tracks zum Besten gab. Super. Das Problem freilich, ich selber besitze keine Popcorn-Platten. Dies ist das Problem eines jeden Sammlers. Die vermeintlich wichtigsten und wertvollsten Exponate hat er selber nie in Besitz. Eine Sammlung ist so gesehen im Grunde eine Katastrophe. Sie ist nie komplett. sammeln. Etwa zwischen Diana Ross und dem UK Bass Monster Subtract, von dessen Debütalbum, das in wenigen Tagen erscheinen wird, wir gerade einen Titel gehört haben. Sammeln. Der Moderator einer von mir zuletzt besuchten Gesprächsrunde, die ich bereits auch erwähnte, zu diesem Thema, zitiert zu Beginn einen französischen Philosophen, dessen Name mir leider zwischenzeitlich entfallen ist. Bitter. Denn für einen Halbgebildeten wie mich sind sonderlich viele französische Philosophen, aus deren Werken man mal eben gewandt zitieren könnte, nicht zur Hand. Essen kann jeder, genießen ist die Kunst. La Rochefoucauld. Entscheiden Sie, Sie sind frei, Jean-Paul Sartre. Und nun dieser mir namentlich nicht bekannte Mann. Sammeln, so wird er zitiert, heißt Ordnen der Welt, na wenn der wüsste. Sammeln, nach meiner Erfahrung zumindest, heißt später suchen und nichts mehr wiederfinden. Nur zu gern würde ich entsprechend dem Moderator bereits an dieser frühen Stelle des Gesprächs ins Wort fallen und mit einer alten Anglerweisheit widersprechen, die besagt, jede Schnur ist nur so stark wie ihr schwächster Knoten. Immerhin aber sitzen wir in einem Museum. Alles wirkt recht adrett und mondän auch. Ich behalte meine Anglerweisheit also für mich. Die Leute könnten am Ende an röchelnde Barsche denken, an mit Lehm beschmierte Gummistiefel, an Karpfen, die die Augen verdrehen. Ich möchte das nicht und schweige. And sammeln. Wenn ich meinem Kollegen, dem 1Live-Moderator Mike Litt, begegne, begrüßen wir beide uns meist schon von Weitem. Hunter, rufe ich ihm zu, und er ruft ebenfalls zurück Hunter. Wir nennen uns gegenseitig Hunter, also Jäger. Obwohl wir im Grunde beide Sammler sind, Sammler von Musik. Auch ein Freund aus dem Hessischen sammelt wie ein Verrückter. Wenn er aber wieder mal etwas ersteigert hat, berichtet er, er habe diese oder jene Platte geschossen. Womöglich ist man tatsächlich erst Jäger und dann in einem zweiten Schritt Sammler. Und fühlt sich generell wohler in der Haut des Jägers, denn Sammeln ist am Ende des Tages eine wirklich verdammt komplizierte Geschichte. Der Schriftsteller und Philosoph Walter Benjamin hat es mal wie folgt formuliert. Dem Sammler ist in jedem seiner Gegenstände die Welt präsent, und zwar geordnet. Geordnet aber nach einem überraschenden, ja, dem profanen, unverständlichen Zusammenhang. Warum sammeln Sie eigentlich? Fragt mich der Moderator der Gesprächsrunde zum Thema Sammeln. Diese Frage hat sich mir bis jetzt noch nicht gestellt, antworte ich und lehne mich zurück. So, wie ich es hier jetzt auch tue. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian.